Time Has Told Me, Seite 1, Stück 1 auf Nick Drakes Debütalbum Five Leaves Left, erschienen in England am 1. September 1969. Neben Nick Drake, Gesang und akustische Gitarre, waren eben noch dabei Paul Harris, Piano, Richard Thompson, E-Gitarre, damals sehr erfolgreich mit seiner Band Fairport Convention, sowie Danny Thompson am Kontrabass. Dessen eigene Gruppe damals hieß Pentangle, aber schon zu der Zeit war er ein gefragter Sessionmusiker der Folk- und Jazz-Szene und spielte auf allen möglichen Platten mit, und daran hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Nick Drake hat im Laufe seiner kurzen Karriere, war es überhaupt eine, also zu Lebzeiten, hat er ganze 3 Alben veröffentlicht. 1969 eben Five Leaves Left, ein Jahr später Brighter Later, sowie 1972 Pink Moon. Posthum sind da noch einige weitere Lieder erschienen, zum Beispiel die 4, die er wenige Monate vor seinem Tod 1974 aufgenommen hat. Wir werden im Laufe dieser Sendung alle 4 hören. Hier das erste von ihnen, Voice from the Mountain.